Hallo und herzlich willkommen zur Episode 20 vom Wechselzonen-Podcast. Wie immer mit Adrian. Hi. Und mit mir, Lukas. Servus. Ja, heute haben wir uns hier wieder eingefunden, neue Episode aufzunehmen. Und ich will einfach mal sagen, wir beginnen mit unserem Training. Und da frage ich dich, Adrian, wie war denn so deine Woche? Also jetzt die laufende noch, also wir haben jetzt den Donnerstag, den 8. Juni, also ich muss sagen, ich befinde mich so ziemlich so am Ende meiner Vorbereitung für Heilbronn. Nächste Woche ist Taper-Woche und auch der Wettkampf am nächsten Sonntag. Von daher, ich sag mal so, die letzte Woche ja, war schon anstrengend. Hab schon gut reingehauen, muss ich sagen. Diese Woche bis jetzt auch. Auch speziell heute hatte ich eine ganz besondere Einheit, könnte ich fast sagen. Also sowas habe ich noch nie gemacht wie heute. Also mal was anderes ausprobiert. Lief aber sehr gut. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit meiner Form. Ich habe alles soweit gemacht, um da jetzt irgendwie halbwegs gut vorbereitet zu sein. Ich habe wirklich viel trainiert. Das hatte ich schon seit Jahren nicht so. Also eigentlich schon seit meinem letzten Ironman, weil danach die Zeit war ja auch turbulent. Also von daher läuft es ganz gut. Die letzte Woche kam ich auf etwas über 10 Stunden. Diese Woche bin ich bereits auch schon fast um die 10 Stunden, also wird die Woche nochmal deutlich über 10 Stunden haben, schätze ich mal, weil das Wochenende steht ja noch bevor und da habe ich noch eine längere Radeinheit vor und am Sonntag noch einen längeren Lauf und wie gesagt, danach die Woche fängt ja schon das Tapern an. Also mein Training kann man sich im Grunde genommen auf Strava angucken. Ich will jetzt gar nicht so speziell auf alle Einheiten eingehen. Ich sage jetzt einfach mal, letzte Woche war ich, glaube ich, 4-mal laufen. Und dabei muss ich sagen, hatte ich wirklich am letzten Sonntag so die Einheit der Woche. Deshalb die würde ich gerne mal vorstellen von letzter Woche, weil ne, wir haben ja die neue Rubrik Einheit der Woche. Und zwar, ich habe Sonntag halt nicht allzu viel Zeit gehabt, weil Spätdienst und ich irgendwie kam mich spät raus und habe mir gedacht, okay, du hast mal so ein Stündchen. Ich lasse es einfach mal laufen und hatte mal ausnahmsweise auch mal Musik dabei, also mein Handy und habe mir da so eine Playlist zuletzt gelegt und ich muss sagen, wenn man gute Beine hat und die richtige Musik, dann kann das schon wirklich was bewirken. Ich hab's, sag ich mal, relativ locker angehen lassen, so mit knapp unter dem 5er Schnitt, so den ersten Kilometer und danach ging's los, irgendwie so, weißt du, so 4,50, dann war ich bei 4,30, dann war ich bei 4,20, bei 4,18. Und am Ende, die letzten 2 Kilometer, war ich auf einmal unter 4 Kilometer und ich hab's einfach wirklich laufen lassen. Ich hab selten auf die Uhr geschaut, am Ende sind 11 Kilometer in 49 Minuten rausgesprungen, also so ein 4,28er Schnitt. Das war mal richtig, das hat mal richtig gut getan. Also das war richtig gut, es lief echt super. Ich war wirklich sehr zufrieden mit der Einheit, vor allem am Ende der recht anstrengenden Woche. Also wie gesagt, es waren über 10 Stunden, knapp über 10 Stunden und von daher war ich da halt sehr, sehr zufrieden mit der Einheit. Gut, aber so viel zu mir, jetzt habe ich viel geblubbert, jetzt bist du dran. Gut, viel habe ich diese Woche ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Ich war gestern, habe ich gedacht, nee, jetzt ist gerade mal so eine Lücke, weil es hier geregnet hat. Aber richtig mit Wind und da ging es richtig los und dann war so eine Lücke und ich habe mal so rausguckt und so, dann keine Wolken mehr da quasi, nur so weiße Wölkchen am Himmel, denke ich, super, Sonne scheint, läufst du mal eine Runde. Bin ich einmal, wollte so 10 Kilometer mal laufen, bin los und am weitesten Punkt entfernt, quasi bei 5 Kilometer, also weiter weg kannst du gar nicht sein von meinem Zuhause, weil wenn du da jetzt rumgedreht hättest oder geradeaus weitergelaufen, wenn du jetzt, glaube ich, dieselbe Strecke gehabt, fängt es richtig an zu regnen. Dann bin ich so, Ja, ja. ich wollte nur ganz kurz sagen, also dazu wollte ich noch später nochmal kommen. Also weil ich war ja schon diese Woche, war ja schon auch 4-mal auf dem Fahrrad und dieser Wind und dieses Wetter an sich, dieser Wind und dieser Regen, das haben mich auch so mürbe gemacht. Das war so übelst. Ja, erzähl weiter. Ja, und dann, naja, gut. Ich hatte meine Brille extra mitgenommen. Ich dachte, wenn es regnet, dann bist du wenigstens da ein bisschen geschützt und die Augen. Der Wind hat dann angefangen zu wehen, aber gut, ich bin einfach weitergelaufen. Man bringt ja eh nichts. War natürlich dann binnen 100 Meter bin ich dann klatschnass gewesen. Und da läufst du halt unter der ICE-Brücke durch und unter der Autobahnbrücke und da hätte ich stehen bleiben können, aber quasi genau davor hat es einfach aufgehört zu regnen. Okay, auch Dann, nicht schlecht. ja, scheiß drauf, dann bin ich halt also weitergelaufen, ja, bin noch durchgelaufen und dann wurde es halt wieder schön, so Ja, aber auch nur für ein paar Minuten. Und dann, oder zumindest bei uns war es so. Nee, Weißt bei du, uns es war nicht mehr. schön? Also dann hat's Nee. quasi, ja, ich bin dann abends, kam dann meine Freundin nach Hause und da hat die ganze Zeit die Sonne geschienen und da ich das, also weißt du, ich habe gedacht, ich nutze mal die Lücke, weil heute Abend wird's bestimmt wieder scheiße und dann danach war es eigentlich hier die ganze Zeit schön sonnig und warm und naja. Ja, das waren so 10 Kilometer Strecke in 5er Schnitt ungefähr. Und der Tag davor, der war so ein bisschen, ja, das Wetter, das war richtig mies. Also hier hat es gestürmt. Ich habe erst gedacht, hier fährt ein 30-Tonner durch, aber es war der Wind und dann noch Regen und so. Und na, dann ist das leider ins Wasser gefallen. Und ja, davor hatte ich halt noch Pfingstmontag, bin ich mit meiner Freundin eine kleine Runde gelaufen. Und davor, den Pfingstsonntag, hatte ich mal eine neue Strecke ausprobiert und das waren dann 16 Kilometer. Und die waren echt angenehm. Also bis auf, also ich bin einmal so quasi Richtung Köppel hoch und dann, aber nicht ganz, und dann bin ich halt irgendwann wieder rechts und nochmal rechts und quasi den Berg wieder runter ins nächste Dorf, was hier neben Montabaur ist, und von da aus ins nächst andere Dorf und dann quasi wieder nach Montabaur. Ja, und bis auf das eine Mal, wo es quasi von Schotter auf Straße überging und dann so diese kleinen, schwer zu beschreiben, so kleine längliche Dinger, die an Bäumen hängen, und das war alles voll auf dem Boden, weißt du? Und da habe ich mich fast aufs Maul gelegt, weil ein bisschen ausgerutscht den Berg runter. Okay. Ja, aber die Strecke war auch eigentlich ganz cool. Aber ja, eigentlich wäre das so meine Einheit der Woche, weil das lief ganz gut. Wenn ich jetzt mal, ich habe jetzt doch Strava noch aufbekommen. Und ja, es war 4,50er Schnitt, 16 Kilometer. Und die Höhenmeter waren auch ordentlich. Also, Moment, Höhenmeter waren. Steht hier was? Ich finde es hier gerade nicht. egal, Ja. war ordentlich. Ja, also hier 300 Höhenmeter waren es wieder. Ja, das ist doch Ja. schon ein bisschen was. Das kann Ja, man wohl aber sagen. gut, hier kannst du auch nur, egal wo du langläufst, du läufst immer bergrunter. Egal in welche Richtung du läufst, auf jeden Fall bergrunter. Und wenn du halt wieder zurückläufst, musst du auf jeden Fall bergauf. Also Naja, was hier. du runterläufst, muss man irgendwann hochlaufen. Eben. So Also, viel steht fest. von daher. Ja. Ne, aber alles gut. Ja, die Strecke war echt ganz cool. Hat mir gefallen. Ich werde die auf jeden Fall nochmal laufen. Das vielleicht nochmal ein bisschen abgewandelt. Muss man schauen. Vielleicht auch nochmal hoch auf den Köppel, falls man nochmal einen kleinen Reiz setzen will. Aber ja, dann kommen wir auch mal kurz zum Thema, das ich nochmal mir so gedacht hatte. Also, es ist eine kleine Diskussion, die ich hier anregen Moment, darf ich möchte. nochmal? Ja. Ich wollte nochmal, weil ich habe ja jetzt von dieser Woche wollte ich nochmal kurz erzählen, weil ich habe gerade heute diese sage ich mal, umgekehrte Koppeleinheit, sage ich mal, dazu gemacht. Da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen und auch auf dieses verrückte Wetter, ne? Ich habe mir am Dienstag habe ich also ich war schon am Montag, war ich auf dem Fahrrad relativ locker. Am Dienstag wollte ich nach Horodskopf. In Schotten, ich war schon eigentlich vor Schotten, klitschenass. In Schotten war ich total entnervt, weil dieser Wind hat mich so, also wirklich so mürbe, so kaputt gemacht, weil, kannst du dir vorstellen, ich bin ja von Laubach, bin ich dann halt rüber nach Schotten und ich habe den Horodskopf nicht mehr mitgenommen. Essen war es mir dazu zu unsicher, mit dem Fahrrad dann nachher da runter zu blasen. Bei dem Wetter habe ich mir gedacht, nee, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ja, und bin dann halt über Ulfahungen dann halt wieder zurück und war irgendwie 2 Stunden 30 oder 2 Pound 30 unterwegs. Auch mit ordentlich Höhenmeter, so irgendwie knapp 800 Höhenmeter, aber ich war so fix und mal, dieser Wind, weißt du, der war so übelst. Und dann Sonne, Regen, Sonne, Regen und dazwischen immer dieser Wind, ne? Und das war schon heftig. Das ist ja beim Laufen, ist das ja nicht immer, also sage ich mal, das stört mich nicht immer. Ich meine, gut, wenn man Intervalle gegen den Wind macht, ist natürlich auch blöd, aber ansonsten finde ich das jetzt irgendwie nicht ganz so tragisch. Ich hatte am gleichen Tag abends habe ich mich irgendwie mit Uwe kurz geschlossen und sind wir nochmal knapp einen Zehner nochmal gelaufen. Und du kannst dir vorstellen, mit Uwe kannst du jetzt nicht allzu langsam laufen. Am Ende war ein 4,40er Schnitt. Ich habe mir gedacht, ach, läufst du mal so relativ locker im 5er Schnitt. Am Ende war ein 4,40er Schnitt daraus geworden. Der Uwe ist noch ein paar Kilometer mehr gelaufen. Aber das ging ja dann komischerweise erstaunlich gut. Ich habe eigentlich gedacht, hey, ich krieg kein Bein mehr hoch, aber das ging. Und das zeigt mir halt, dass ich halt doch irgendwie, dass das Training irgendwie anschlägt, weißt du? Weil selbst nach so einer Einheit am Vormittag, ja, lief es doch an dem Nachmittag doch ganz gut beim Laufen. Dann hatte ich gestern Abend noch eine ja, relativ lockere Swim-Einheit. Ja, mal 300 locker mit Pullboy und dann noch mal 200 etwas zügiger und so abwechselnd. Also jetzt irgendwie nichts Besonderes. Aber heute habe ich mir gedacht, fahre ich mal ein bisschen kürzer Fahrrad, nehme mal ein paar Berge mit, habe da relativ dicken Gang die Berge hochgefahren. Am Ende so 40 Kilometer, so in 1,20. Und bin dann laufen gegangen. Und normalerweise mache ich es umgekehrt. Normalerweise ist die Radeinheit viel länger bei Koppeleinheit als die Laufeinheit, ne? Das ist ja so, sag ich mal, der Standard. Diesmal habe ich es anders gemacht. Ich habe relativ eine kurze Radeinheit gemacht mit 40 Kilometer. Bin dann aber dafür relativ lang laufen gegangen mit 15 Kilometer. Und das Ganze, um es mir nicht so einfach zu machen, alle 5 Kilometer gesteigert. Das heißt, ich bin 5 Kilometer in 5er-Schnitt gelaufen, dann 5 Kilometer in 4,55, 4,50, je nachdem, wie es gelaufen ist, und dann nochmal 5 Kilometer zum Schluss, was noch ging. Und auch das ging relativ gut. Ja, die Beine, die merke ich jetzt doch schon ganz gut, aber ja, ich hätte auch gut und gerne noch ein bisschen weiterlaufen können. Also das stimmt mich doch schon sehr positiv für den Wettkampf. Ja. Ja, und wie gesagt, morgen mache ich noch ein bisschen was Lockeres und dann steht nochmal das Wochenende und dann ist das Training beendet, sozusagen mit der Taper-Phase. Und es muss ich ganz ehrlich sagen, es dürfte keine Woche länger mehr dauern, also momentan. Also ich bin schon wirklich, ja, bin froh, dass der Wettkampf jetzt kommt. Ja, aber gut, dass du es gerade ansprichst, denn das ist eigentlich so ein bisschen mein Thema, weil momentan ist auch so bei mir ja nicht die Luft raus, aber anders gefragt, kennst du das, wenn du einfach keinen Bock hast, aber da du ein Ziel hast, dass du trotzdem weitermachst? Was ich meine? Also, ich hatte zum Beispiel gestern eigentlich gar keinen Bock, da in dem scheiß Wetter noch rauszugehen, laufen, aber da ich ja, sag ich mal, was erreichen will oder ein Ziel vor Augen habe, dass du dann halt einfach es dir doch leichter fällt, keine Ausreden zu finden, weiterzumachen. Also. Ja, das ist ja auch das, was dich dann halt im Endeffekt raustreibt, ne? Also jetzt, sage ich mal, hättest du jetzt diesen Spaten-Wettkampf nicht ne, als Ziel jetzt vor Augen, dann hey, da hättest du auch, hättest du wahrscheinlich nach so einem Tag, wärst du wahrscheinlich zu Hause geblieben. Ja, Ja, aber es fällt mir auch alles gerade so ein bisschen schwer. Also ich mache ja, klar, aber du gehst trotzdem raus, ne? ja. Weil du eben weißt, okay, ich will da was erreichen, ich will da jetzt irgendwie, ich habe mich jetzt für den Wettkampf angemeldet, jetzt, ne, jetzt, ja, das ist auch so die richtige Einstellung. Ich meine, mir fällt das ja auch nicht immer leicht und gerade, sage ich mal, nach so einer Einheit wie jetzt am Dienstag, wo es dann wirklich, wo du total durchnässt und kalt und gegen den Wind ankämpfst, und denkst dir, ey, weißt du was, leck mich doch, weißt du, aber es geht dann doch irgendwie weiter, weil du halt eben halt ein Ziel hast, ne? Und ja, das ist, aber das, ja, so geht's mir schon, ja, also ohne Ziel würde ich bestimmt nicht so viel trainieren, wie ich trainiere, sondern würde ich irgendwie so vor mich hin trainieren, sozusagen. Ja, aber da hast du auch nicht so wirklich einen Anreiz, irgendwas zu machen. Also bei mir ist es halt gerade so, gerade durch dieses Krafttraining, was ich noch nebenbei mache, also ich mache das momentan so ein bisschen nebenbei mit dem, also jetzt nicht so eine richtige Einheit oder sowas, sondern ich mache hin und wieder auch mal in der Arbeit oder so, da mache ich mal ein paar Kniebeugen oder so, oder ja, in der Arbeit dehne ich mich zum Beispiel auch oft, weil zwischen den Teilen dann hast du halt mal ein bisschen Leerlauf, da kannst du halt solche Sachen halt mal machen, weißt du? Und das ist halt keine richtige Einheit, aber ich mache dann schon meine Sachen und auch hier während des Laufs dann halt nochmal ein paar Dings. Paar Burpees und so. Also ich habe zum Beispiel gestern, wo ich da gelaufen bin, gemerkt, ich habe einfach Muskelkater in den Oberschenkeln. Und das schon seit ein paar Tagen. Also das, ja, und irgendwie, man fühlt sich einfach ein bisschen schlapp und so. Und trotzdem, auch jetzt hier nach dem Podcast, habe ich auch schon, wenn es jetzt nicht allzu lange dauert, dass dann da nochmal eine Runde laufen gehst. Und wenn es halt nur 5 Kilometer sind, dann Hauptsache bist halt nochmal draußen. Ja, aber so, ja, so ein grundsätzlich so ein Trieb, irgendwas zu machen, so jetzt, wenn ich jetzt gar nichts machen würde, ja, so, ich meine, ich rede jetzt nicht von 1, 2 Tagen, wenn ich jetzt kein Ziel hätte. Aber irgendwas muss ich halt machen, auch wenn ich kein Ziel habe. Aber dann mache ich es halt, ja, dann mache ich das halt nach Lust und Laune. Weißt du, wenn ich jetzt halt keinen Bock habe zu laufen, dann gehe ich halt eben, was weiß ich, entweder Mountainbiken oder macht halt Krafttraining oder ja, keine Ahnung, spiel halt mit Kindern Fußball oder so. Weißt du, also dann, weißt du, wie ich meine, dann mir ist es halt wichtig, mich halt zu bewegen. Wenn ich halt kein Ziel vor Augen habe, dann ist mir auch egal, was es ist. Hauptsache, ich komme irgendwie raus und mache irgendwas, was mir aber auch Spaß macht. Dann muss es halt Spaß machen. Ne? Wenn du jetzt halt irgendwie ein Ziel vor Augen hast und dir dann irgendwie so einen Plan zurechtlegst oder so und weißt irgendwie mit den ganzen Verpflichtungen nebenbei, okay, jetzt habe ich so ein Zeitfenster, wo ich was machen kann, oder heute habe ich zum Beispiel den Nachmittag frei. Und jetzt irgendwie die Kids sind nicht da und so, und ich kann das Training durchziehen, dann mache ich es. Und auch wenn ich jetzt irgendwie keine Lust hätte, dann weiß ich, okay, wenn ich es heute nicht mache, dann ist die Chance vertan. Dann war es das. Ne? Wenn ich heute jetzt irgendwie meine 70, 80 Kilometer Fahrrad nicht auf die Beine kriege, dann kriege ich das diese Woche nicht mehr hin. Und ja, das treibt mich auch. Aber auch vor allem dieses Ziel, weißt du, ich meine. So eine Mitteldistanz, ja, die kriegst du so mit Training nach Lust und Laune auch nicht hin. Beziehungsweise nicht irgendwie, ja, irgendwie kriegst man schon hin, aber mit Ach und Krach und am Ende ist man wahrscheinlich nur noch enttäuscht. Ne? Aber deshalb, ja, also ich kann das schon bei dir nachvollziehen, aber ja, das ist halt das, ne, mit der Anmeldung zu Spartan Race hast du es offiziell gemacht und jetzt, ja, jetzt muss man was tun. Ja, und wo tun wir das alles? Wo protokollieren wir das alles auf Strava? Und es gibt ja auch was Neues von uns auf Strava. Genau. Wir haben jetzt seit ja, jetzt schon fast 2 Wochen haben wir jetzt auch einen Club bei Strava erstellt, der Wechselzone Podcast Club. Alle Hörer sind herzlich eingeladen, unserer Gruppe beizutreten. Mittlerweile ja, haben sich schon einige bei uns ja, angemeldet, sage ich mal, oder sind beigetreten. Ja, also wie gesagt, als jeder ist willkommen. Genau. Momentan haben wir sowas um die 30 Mitglieder, glaube ich, sind's. Und ja, ich hoffe, es wächst immer weiter. Ja, Bei uns ist es halt das wäre ganz cool. aber auch ein Triathlon. Nee, das ist aber egal. Ja. Ich meine, wir haben ja nicht nur Triathleten, wir haben ja jetzt Nee, auch das Läufer nicht. hier. Ich meine halt, das ist halt auch, wenn du jetzt schwimmen oder Radfahren, dass diese Zeiten halt auch Ja, gewertet wird. Das ja, spielt aber, glaube ich, keine große Rolle. Ne? Ich meine, wir sind halt die Wechselzonen-Jungs und wir fahren Fahrrad, wir schwimmen, wir laufen und deshalb, ja, wäre es Blödsinn, sowas nur fürs Radfahren oder nur fürs Laufen oder nur fürs Schwimmen zu machen. Ja, nee, aber das wollte ich ja damit ansprechen, also weil zum Ja. Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, jetzt bist jetzt in einem Club XXX zum Beispiel, und dann machst du hier eine Radtour, und das wird dann halt da gar nicht gewertet. Das dann finde ich so ein bisschen ärgerlich. Hast zwar was gemacht, aber das kannst das halt jetzt nicht mit anderen vergleichen, weil da halt zum Beispiel nur gelaufen wird. Ja, das ist halt. Deswegen meine ich Ja. halt, da ist halt bei uns kannst du alles machen, was du Ja, bei aufs. uns sind alle 3 Sportarten vorhanden, Genau. genau. Ja, also wir können auch gerne, also was ich halt gerne machen würde, ich würde gerne mal so die Besten der letzten Woche vorstellen. Das ist ja bei den Clubs auf Strava ist das ja direkt ersichtlich. Wer so jetzt so die letzte Woche so fleißig war, beziehungsweise ja, gute Zeit oder Distanz gesammelt hat. Und wenn ich das mal kurz vorstellen darf, der Niklas von Laufen lieber Erdnussbutter, der auch bei uns im Club ist, der hat die letzte Woche ganz schön gerollt. Also man kann es nicht anders sagen. Der hat die Zeit insgesamt mit 18 Stunden Distanz insgesamt mit 300, knapp 340 und die längsten Aktivitäten mit 9 Stunden und 10 Minuten hat er alle drei Kategorien ganz klar für sich entschieden. Wer jetzt den Podcast Laufen lieber Erdnussbutter nicht hört, der sollte das schleunigst nachholen. Und ja, der Niklas, der befindet sich momentan, ich glaube, mittlerweile ist er in Belgien, wenn ich jetzt recht informiert bin. Der fährt nämlich von Hamburg bis nach Paris mit dem Fahrrad. Ja, und wie man sieht, sammelt er fleißig Kilometer. Ja, und ist deshalb gut dabei. Wenn ich jetzt auf diese Woche gucke, da steht er schon mit Zeit insgesamt bei knapp 22 Stunden. Also der wird das weiterhin so vorne, ja, das Feld anführen, sage ich mal, hier bei Wechselzone. Nee, ich Die hab. feindliche Übernahme, könnte man schon fast sagen. Ja, müssen wir uns wehren. Müssen wir noch ein bisschen reinhauen. Ich habe gerade mal bei ihm auf seinen Strava-Account geguckt, und der ist gestern von Eindhoven nach Brüssel gefahren. Okay. Und das Ja. waren 131 Kilometer. Das ja, ist schon sehr, sehr cool und ordentlich, was er hier abzieht. Ja, und ich glaube, die solche Distanzen reißt er so ziemlich täglich ab, ne? Also so zumindest die Strecken um 100 Kilometer. Er lässt sich da halt Zeit dabei, glaube ich. Aber ich meine, gut, das ist ja auch das Richtige. Ja, Hut ab, Niklas. Hau Weiter so rein, und weiter und genau. erzähl mal ein bisschen Daumen was. gedrückt, dass du gut und gesund nach Paris ankommst. Genau, und erzähl hoffentlich, ich freue mich schon auf auf euer neue Episode, Genau, wenn du wieder da bist, da auf hast du den bestimmt Bericht. genau einiges zu erzählen. Aber ich weiß nicht, hast du also ihre letzten Podcast gehört? Weil da hat doch der Niklas gesagt, dass er sich für den Hamburg Triathlon angemeldet hat. Das war das Habe ich mit jetzt so. den, wo die zwei Mädels da noch mit dabei waren. Nee, Ja, Podcast. ja, Und da ja, hat er nämlich, ich war jetzt nicht ganz sicher, aber Ach, stimmt, stimmt, hat er ja gesagt. genau, und da Stimmt, hat er nämlich ja. gesagt, weil er nimmt dran teil und dann würde er am nächsten Tag ja noch supporten können. Ja. Stimmt, ja, jetzt wo du sagst, ja, genau. Hatte ich jetzt vorhin nicht so ganz auf dem Schirm, ja, genau. Ja, also da müssen wir ihn doch nochmal dazu befragen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir verfolgen es, wir verfolgen es auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja, und ich würde mal sagen, wir gehen mal langsam über zu den wichtigeren Dingen im Zu dem Podcast-Leben. wichtigeren Ding. Ja. Naja gut, das war ja schon ganz wichtig mit Ja, unserem Club. das auf jeden Es war Fall. uns ein Anliegen, das jetzt nochmal zu erwähnen. Und wie gesagt, nochmal, jeder ist willkommen, alles weiter. Wir brauchen Eintreten, Mitglieder. genau. Eintreten, wir brauchen Mitglieder. Ja. Gut, wir haben auch uns für diese Episode auch ein Hauptthema ausgesucht und ich fange mal vielleicht so an. Und zwar, du hast vorhin erwähnt, du hast so ein bisschen Motivationsprobleme mit deinem Training, ist auch vielleicht so ein bisschen verständlich. Ihr seid vor kurzem umgezogen, neue Umgebung, neue Arbeit und so weiter. Da hat man auch so viel, viel anderen Stress auch um die Ohren. Hast du oder meinst du, es würde dir helfen, wenn du einen Trainer hättest, der dir einen auf dich zugeschnittenen Plan schreibt? Würde das deine Motivation helfen? Hast du schon mal Erfahrung damit gemacht, in irgendeiner Art und Weise mit Trainer wurdest du schon mal gecoacht? Jetzt außer von mir, der das so nebenbei macht. Jetzt, ich meine jetzt so professionell, jetzt, wo du jetzt auch irgendwie auch Geld dafür gezahlt hast und so weiter. Hast du da schon Erfahrung gemacht? Und würde dir das in deiner jetzigen Situation helfen? Ja, und also ja, ich habe damit schon Erfahrung gemacht und ob es mir helfen würde, bin ich mir nicht sicher. Es ist schwierig, sowas zu sagen. Also vielleicht nicht, um die Motivationsprobleme zu lösen, aber es, also ich war mal früher, ganz, ganz früher, bin ich mal bei Greif gewesen. Und dafür habe ich auch Geld bezahlt und da kann ich leider nur sagen, dass war für mich sehr enttäuschend. Ich war, da habe ich auch gemerkt, dass so Trainingspläne für mich einfach nichts sind, ja, weil man hat auch einfach Verpflichtungen, ja, da wo wie zum Beispiel heute, ja, wir wollten ja eigentlich vorher schon podcasten, aber dann musste ich halt mit meiner Freundin nochmal weg. Kam erst vor, also das hat jetzt 1,5 Stunden gedauert, ja, jetzt wollen wir noch podcasten und jetzt müsste ich irgendwie, also ich kann jetzt gleich nochmal laufen gehen oder ich kann es sein lassen und dafür gehe ich morgen laufen oder ich gehe morgen und übermorgen laufen und dafür eine längere und irgendwie sowas und ich bastel mir das halt also schon selber zurecht. Und beim Greifplänen hast du halt deinen stupiden Plan, der ja gar nicht so auf dich zugeschnitten ist, sondern es ist einfach so ein standardmäßiges Protokoll, soweit ich das weiß, dass dann, man gibt halt nur seine Ziele an und was man erreichen will und dann kriegt man das halt, ja, und ich persönlich, es hat mir nicht geholfen und ich habe, glaube ich, nach 2, 3 Monaten gar nicht mehr danach trainiert und ich glaube, ich war ein Jahr dabei und habe quasi umsonst bezahlt und immer irgendwelche Pläne bekommen, die ich auch gar nicht mehr aufgemacht habe irgendwann, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Also solche Pläne für mich sind ja nicht wirklich was. Genau dasselbe ist ja mit diesen Spartan-Plänen. Ja. Ich habe die mir auch angeguckt und so, aber irgendwie reizt es mich auch gar nicht, danach zu trainieren. Vielleicht ist er auch so wie so eine Sperre, weißt du? Wie so eine Sperre bei mir drinne, wo ich dann sage, nee, das so will ich das auf keinen Fall machen. Ja. Das wird mir auch den Spaß nehmen und das wird dann eher in meinen Augen zur Arbeit ausarten, anstatt so wie es jetzt ist, Spaß zu machen. Ja. Jetzt mal Okay, Motivationsprobleme hin und her genommen. wenn ich jetzt mal dazwischen einhaken kann oder darf, Man muss ja fairerweise dazu sagen, zum Greif zum einen, also Greif arbeitet, glaube ich, er hat ja so sein, ne, so sein Konzept, ne, mit dem auch viele Leute sehr gut zurechtkommen. Ja, Greif ist so quasi bekannt auch als so der Schleifer, also hatte so den Ruf weg. Und damals, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt ist, damals, damals, vor Jahren, ich meine, wann war das, wann warst du beim Greif? Ich sag mal, 2007 wird es gewesen sein. Okay, so um die Zeit herum war das doch so, dass ja, du musstest dem Greif sagen, wie viele Tage in der Woche du trainieren willst, was hast du für ein Ziel, Genau. ne? Genau, und dann hast du einfach mal so einen Plan gekriegt. Von Montag bis Sonntag, ne? Ich glaube, das war ein Monatsplan von Montag bis Sonntag und dann halt, also es war, glaube ich, eine PDF, da stand Ein halt, Monat, du meinst einen Wochenplan? ja, nee, es war halt ein Wochenplan, aber 4 Wochen waren in dem, ja, dann hast du im nächsten Monat wieder einen neuen Plan bekommen. Ach so, Also ich habe nicht jede okay. Woche einen neuen Plan bekommen. Du hast einmal im Monat bekommst du einen Plan und dann steht halt deine Wochen, was du in der Woche machst und dann, sag ich mal, auf der nächsten Seite oder auf steht, was du halt für die Woche in dem Zeitraum machen musst. Also so, wie ich mich dran erinnern kann. Aber gut, das ist jetzt halt schon 10 Jahre her, ja. Also, Okay, ich meine, na das wäre gut, so kann sein, dass er gewesen. das mittlerweile verändert hat. Ich weiß auch, dass der Greif auch so ein bisschen an seinen Plänen auch gedreht hat. Damals gab, also als ich angefangen habe mit Marathonlauf und so, dann ich habe nämlich mich beim ersten Marathon, nee, ich glaube bei meinem zweiten Marathon, beim ersten hatte ich, glaube ich, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Beim zweiten Marathon habe ich mich so mehr oder weniger nach Greif gerichtet. Ich habe so quasi Greif Lite. Ich habe das halt so. Damals gab es ja den Countdown. Den konnte man irgendwie noch im Netz irgendwie sich runterziehen. Und dann habe ich das halt irgendwie so auf mich angepasst. Ich weiß mittlerweile, dass er das irgendwie verändert hat. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass der Greif, dem seine Art und Weise, ne, ist. Du gibst halt so ein paar Daten vor, ne, und dann kriegst du halt quasi so einen fertigen Plan. Ob man jetzt mit Greif in irgendeiner Art und Weise noch kommunizieren kann, via Mail oder Telefon, weiß ich jetzt nicht. Weißt du jetzt auch nicht wahrscheinlich. Also, Ne. ich hatte damals, wo ich gekündigt hatte, da gab es Probleme und da hatte ich dann mit denen telefoniert. Ich glaube, mit seiner Frau oder so hatte ich damals nochmal telefoniert und das hat man dann geklärt, das ging. Aber ich glaube, du konntest per Mail dann halt mit ihm in Kontakt treten, aber das hast du ja dann auch ein paar Tage später bekommen. Ich glaube, du hast dann eine automatische Mail bekommen, wo dann da drin stand, wir haben ihre Mail erhalten und werden uns in den kommenden Tagen um ihr Anliegen kümmern oder irgend sowas war das, hatte ich noch in Erinnerung. Auch wenn du jetzt eine neue Bestzeit oder wirklich verbessert hast, dann konntest du das ja dann dahin schicken, dass du dich verbessert hast und dann kam auch so eine, ja, in den kommenden Tagen wird dann ihre Zeit angepasst und bla bla. So war Okay, das. okay. Aber ja. Ja. Ne, Erzähl. ja, ich hatte durch Zufall gerade hier die Tage so eine Laufzeitung in der Hand und habe dann so durchgeblättert und dann stehen ja immer vom Greif-Club so Mitglieder und die tun, wo dann draufsteht, was ihre vorherige Zeit war, sage ich jetzt mal auf dem Halbmarathon, ja, sag ich mal 1 Stunde 50 und dann verbessert auf 1 Stunde 48, ne? Und ich hatte einen gesehen, der war bei M35, glaube ich, oder so, oder M40. Und der hatte eine Zeit von 50 Minuten und hat sich auf 48 verbessert. Ne? Und da hatte ich mir auch gedacht, ich hatte auch eine Zeit von, glaube ich, knapp unter 50 und habe mich jetzt alleine, habe ich mich jetzt auf 42, unter 42 verbessert. Ne? Alleine in Anführungsstrichen. Ja, klar, allein in Anführungs, aber ich habe dafür kein Geld bezahlt, weißt du, ich meine, also ich habe es auch Ja. alleine geschafft, ohne jemanden dafür zu bezahlen, mich zu trainieren, sozusagen. Also Okay. es geht für einen gewissen Grad, geht's bestimmt sehr gut alleine, wenn man auch vielleicht, sage ich mal, Disziplin mitbringt, das Training dann halt, was man für sich selber, wenn man auch weiß, was man braucht, sage ich jetzt mal. Ja, oder halt, wenn man Freunde hat, die man fragen kann, weißt du, oder die einem ein bisschen helfen, ein bisschen unterstützen, dann ist das natürlich, denke ich mal, ein einfacher Weg, als dann auf solche Pläne zurückzugreifen. Aber der Umkehrschluss ist jetzt zum Beispiel, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal auf einen Trainer, der dir Pläne individuell anpasst. Ja? Also ich schmeiße mal einen Namen in den Raum wie Michael Arndt. Ja? Ich höre ja auch zum Beispiel den Podcast hier, läuft bei dir. Und da erzählen die ja auch immer vom Training und hier so und so. Und wenn das jetzt nicht klappt, ne, dann machst du halt morgen so und so. Ja? Und das ist halt, das finde ich schon ganz cool. Und wenn du dann, sage ich jetzt mal, von einer 3,30, die ich jetzt auf Marathon habe, auf eine 3 dich verbessern willst, ja, dann ich glaube, dann brauchst du sowas. Also dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann so einen Trainer, der dir deine Pläne individuell auf dich anpasst, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der dich so zu sowas treiben kann. Gut, jetzt, wo wir jetzt bei Michael Arendt sind, ich habe mir auch seine Seite angeschaut. Ich finde das sehr interessant. Ich halte auch sehr viel von ihm. Ich höre mir auch den Podcast an, ganz klar, auch ganz klare Empfehlung. Er arbeitet auch mit Training Peaks, auch eine sehr, sehr bekannte Online-Trainingsplattform, wo sich viele Trainer taumeln quasi, kann man sagen, wo man sich halt einen Trainer aussuchen kann und wo man kann sich auch Training, beziehungsweise ja, die Plattform an sich, ja. Man kann sich auch, da gibt es ja auch so eine Basic-Version, die man auch so für eigenes Training benutzen kann. Der zeigt dir halt eine Übersicht, wie du trainiert hast, so die letzten Wochen und so weiter. Der Michael, der hat ja auch einiges anzubieten. Ne, jetzt zusätzlich zum Beispiel zusätzlich zu seinen Trainingsplänen hatte, das war doch in der letzten Episode von Läuft bei mir, dass du da zum Beispiel bei dem Sportgeschäft, Laufgeschäft, da bei ihm um die Ecke auch Prozente bekommst, wenn du jetzt irgendwie online was bestellst. Da gab es auch noch so was anderes. Die arbeiten, glaube ich, auch mit einem Arzt oder mit einem Orthopäden zusammen. Das war auch schon mal ein Thema mal in einem Podcast. Also der hat ja schon darüber hinaus schon ein bisschen was anzubieten. Und das ist, und genau, darauf wollte ich auch noch mal zurück, denn was jetzt halt so in Mode ist, also was heißt in Mode, es kommt halt immer, du hast sehr viele, sag ich mal, ehemalige Profis, auch gerade im Triathlon, die über so Trainerportale arbeiten. Ja, wie zum Beispiel jetzt auch IQ-Athletik hier in Frankfurt sesshaft, die bieten auch sehr viel an. Da kriegst du, da kannst du dir, gibt es mehrere Trainer. Da kannst du auch viele Sachen zubuchen, wie zum Beispiel Krafttraining. Du kannst bei dem Leistungsdiagnostik machen, ja, auch viele, viele andere verschiedene Sachen. Also es wird schon einiges angeboten, aber das Ganze kostet natürlich auch dementsprechend, ne? Also zum Beispiel so ein Basic-Plan, glaube ich, Basic-Trainingsplan bei IQ-Athletik kostet, glaube ich, um die 70, 80 Euro, ne? Und dann gibt es halt, was weiß ich noch, Silber, Gold und so weiter, ne? Das kostet dann dementsprechend mehr. Das ist natürlich kein Pappenstiel, aber es wird, wie gesagt, was angeboten. Ne? Jetzt, wir hatten am Anfang den Greif, da kriegst du halt den Plan und da kannst du irgendwie so E-Mail-Kontakt halten oder mal ab und zu anrufen. Das kannst du alles jetzt hier bei Michael Arendt, bei IQ-Athletik und so weiter, das kannst du auch. Plus hast du noch viele, viele andere Möglichkeiten. Also das ist schon, es ist auch wohl auch sehr gefragt. Michael hat seinen Freund so als Co-Trainer mit engagiert. Also muss schon sehr gefragt sein. Ich glaube auch zu Recht. Ja, also weißt du, ich würde ja auch gerne nochmal am Anfang zu der Frage nochmal übergehen. Also wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mit Michael Arendt zu arbeiten, würde ihr dir das aus deinem quasi jetzt momentanen Loch so ein bisschen raushelfen, indem du ihm schreibst, hier Michael, also irgendwie seit 2 Tagen funktioniert es irgendwie nicht, bei mir läuft es momentan nicht, irgendwie die Motivation lässt nach und so weiter. Wäre das irgendwas, wo du sagst, okay, Ja, das ist, das motiviert schon irgendwie, beziehungsweise das würde mir schon irgendwie helfen, da jetzt irgendwie aus dem Loch rauszukommen. Ja gut, so groß ist das Loch jetzt auch nicht. Ich schaffe das schon, denke ich, ganz Naja, allein. nee, Nee, nee, ja, klar, ich ich weiß. möchte jetzt einfach nur so ein, ich will jetzt einfach nur, weißt du, das jetzt als Beispiel nehmen, weil, ja, wie gesagt, also ich habe auch schon mal mit zwei Trainern zusammengearbeitet, und zwar mit Olaf Sabatschus damals 2004 für den Ironman in Frankfurt, und 2007, 2008 habe ich mit Claudius Pirli gearbeitet, hier Triathlet aus Gießen. Ein sehr, sehr guter Triathlet, hat wirklich sehr vieles erreicht, und ich war wirklich mit beiden sehr zufrieden. Ne, damals mit Olaf war es ähnlich wie mit Greif, weil es damals einfach, das 2004 war das noch nicht so, ja, so ein Online-Coaching, da ging es halt, das lief so ab, da hast du einfach einen Trainingsplan gekriegt für eine Woche, und hast ab und zu mal, ne, per Mail, da jetzt irgendwie Kontakt gehalten. Aber das ist ja heutzutage alles viel, ich meine, viel individueller, ne? Das ist ja alles viel ausgereifter, ne? Auch mit diesen ganzen Trainingsplattformen wie jetzt Training Peaks, oder ich glaube bei IQ Athletik heißt das Aleta, so eine Trainingsplattform. Gibt es ja viel mehr Möglichkeiten, und ich kann mich erinnern, dass wenn ich jetzt einen Trainingsplan hatte, ne, jetzt, ich sage jetzt mal auch vom Claudius oder so, das war ja auch nochmal eine ganz andere Art und Weise, mit ihm zu arbeiten, weil wir haben uns bei vielen Wettkämpfen gesehen, er kommt ja hier aus Gießen, man hat sich oft getroffen und auch mal so ein bisschen über das Training gequatscht. Also mir persönlich hat das schon so einen Schub gegeben. Auch, ich meine, du weißt ja, damals waren meine Kinder noch ganz klein, und das war auch nicht immer ganz einfach und so, aber weißt du, dadurch, dass ich ihm gesagt habe, ey, Claudius, das funktioniert heute nicht mit dem Training, so wie du mir das vorgeschrieben hast, man konnte das dann schnell ändern, und dann war es okay, weißt du? Das schlechte Gewissen, weißt du, wenn ich jetzt alleine trainieren würde und sagen würde, oh, jetzt irgendwie komme ich heute nicht raus, aber irgendwie habe ich schlechtes Gewissen und so, weißt du, weißt du, worauf ich hinaus will? Genau. Aber das ist doch zum Beispiel, das motiviert ja einen schon, wenn du jetzt gerade ja, Verpflichtungen hast und kommst halt nicht zum Training, aber hast einen Plan, läufst du quasi dann irgendwann hinterher, ja. Also ich meine, das wird ja nicht der einzige Tag sein in einem Monat oder was weißt du, und dann fehlt dir da eine Einheit und da eine Einheit. Und deswegen, also jetzt mal auf Michael Ahlen zurückzukommen, wo du sagst, ob mich sowas motivieren würde, also auf jeden Fall, also ich würde es auf jeden Fall machen, aber ich weiß nicht, ob er mir das, worauf ich momentan trainiere, ob er mir da wirklich großartig momentan weiterhelfen würde. Aber wie ich schon sagte, im Marathonbereich, wenn da auf vielleicht wirklich mal unter 3 zu kommen, würde ich das sogar machen. Und ja, ich finde die Preise gar nicht so verkehrt. Also ich meine, im Endeffekt ist es eher wie ein Personal Trainer. Ja? Und wie viele Leute Ja, gehen. natürlich, das ist ja ein Personal Trainer. Nee, Ich will ja auch gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie zu teuer ist, gar nicht. nee. Also es kostet halt ein bisschen was, aber wie gesagt, du kriegst ja heutzutage ein bisschen was angeboten. Wie gesagt, damals, als ich das gemacht habe, ne, gerade beim Olaf, von dem ich auch wirklich sehr große Stücke halte, und der hat mir wirklich zu einer super ersten Zeit beim Ironman verholfen. Aber es gab damals einfach nur den Plan. Weißt du, und es gab diese Möglichkeiten nicht. Das war noch, also heutzutage ist das ja, das wurde halt erweitert. Wie gesagt, also der Michael, der arbeitet da mit dem Laufshop um die Ecke, mit dem Arzt, der macht eine Bewegungsanalyse, da kannst du Krafttraining dazu buchen. Ja, also es gibt schon wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ja. Ja, und der hat ja auch mal erwähnt, dass er jetzt auch so ein Basic-Programm erarbeitet hatte, das auch ein bisschen kostengünstiger ist. Aber gut, darum soll es ja nicht gehen. Ich meinte ja auch eigentlich, das ist wie ein Personal Trainer im Fitnesscenter. Ja. Und ich meine, da musst du sogar ja noch hinfahren. Und was ich da also so cool finde, er sieht halt direkt, was du machst, ja, beziehungsweise was du gemacht hast, wie du drauf warst, und dann kann er das halt auch ein bisschen anpassen. Ja. Also das. Genau, das ist ja das Coole an dieser Trainingsplattform, ne, wie jetzt bei TrainingSpeak oder bei Aleta, dass Der Trainer, du hast trainiert, du lädst die Daten hoch, der Trainer sieht ganz genau, wie du trainiert hast, was du gemacht hast, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert und dementsprechend kann er reagieren. Und wie gesagt, das gab es damals nicht. Ne? Es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Also, weißt du, ich hab mein Ziel damals mit Olaf erreicht. Wie gesagt, mit Claudius war die Arbeit ein bisschen anders. Es war halt noch ein bisschen intensiver, wie gesagt, weil der halt hier auch in der gleichen Stadt gewohnt hat und man sich oft gesehen hat. Ja, aber das, also ich finde auf jeden Fall ist es doch schon irgendwo das Geld wert, ja, das Ganze. Hat sich sehr, sehr weit entwickelt, finde ich gar nicht so verkehrt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon hin und wieder mal drüber nachgedacht, aber momentan ist halt die Situation nicht so, dass ich das machen würde, halt auch. Und wie gesagt, wenn ich wirklich mal sage, jetzt hier, keine Ahnung, sag ich jetzt mal, also ich will ja den Koblenzer Marathon will ich auf jeden Fall mitmachen. Der ist am 3. September und da purzelt vielleicht noch mal mein momentaner Rekord ein bisschen und das reizt mich wirklich, wo ich dann sage, jetzt vielleicht doch mal so in die Nähe von 3 Stunden zu kommen und dann zu sagen, jetzt passt gerade auch die Zeit, mich einem Trainer hinzugeben, sage ich jetzt mal, und das mit mir machen zu lassen, was er dann mir vorschlägt, würde ich sogar wirklich in Erwägung ziehen. Ja. Aber wie gesagt, momentan ist es halt auch ein bisschen schwierig. Aber ich denke, das hat auf jeden Fall seinen Reiz. Und natürlich, ich will ja auch dem Greif jetzt nichts Böses oder so. Ich würde sogar gerne mal sehen, wie er also jetzt arbeitet. Ich meine, früher gab es halt nur, hast du eine E-Mail bekommen, da hast du deine Pläne drin gehabt. Ja, da gab es sowas wie Apps noch gar nicht. Ne? Ich glaube, da wusste man noch nicht mal, was ein Ja, Smartphone ist. da gab's die, nee, nee, wusste man aber nicht, dass da gab es die Möglichkeit einfach nicht, die man heute hat. Ja, Ne? deswegen Also, habe ich ja gesagt, würde ich gerne mal sehen, wie er halt jetzt arbeitet. Vielleicht hat genau. sich's ja auch geändert und es ist halt alles kommunikativer. Und ich denke mal, selbst wenn es, ja, er wird sich schon seine Möglichkeiten haben, dass die Leute, beziehungsweise er sieht ja, dass, sag ich jetzt mal, wie es Michael Ahn macht, dass es passt und oder gefragter ist und vielleicht tut er da so ein bisschen darauf hinarbeiten, sowas. Ich meine, okay, er hat halt auch viel, viel Ich weiß mehr es nicht. Ich meine, Leute, das Ding ja. ist, er ist ja schon seit Jahren erfolgreich. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt nicht jetzt irgendwie dass er keine Leute hat. Ganz im Gegenteil. Also Eben. der ist schon halt sehr gefragt. Er bietet halt nur was anderes an. Also Michael Arendt, er konzentriert sich ja auf Trail Running. Aber Ich das. glaube, er bietet zwar auch Straßen für Straße, beziehungsweise er hat einmal auch erwähnt, dass er auch Leute coacht, die jetzt irgendwie nur Marathons auf der Straße laufen oder so. Aber so sein Steckenpferd ist ja das Traillaufen. Ne? Und das ist ja auch das, was momentan auch sehr gefragt ist. Ne? Das ist so das Ding momentan. Und deshalb, ja, deshalb glaube ich, ja, der Erfolg gibt ihm recht. Aber das hat er ja auch schon mal Scheint ja in ganz gut einer der funktioniert. bei läuft bei dir läuft bei mir egal hat er ja auch schon mal angesprochen. Also entweder du hast einen Haufen Leute, sag ich mal, du hast keine Ahnung, deine 500 Athleten, die du da betreust und dann machst du halt einfach einen Basic-Plan für alle, ja, oder du hast halt deine 80 oder 50 Leute, die du betreust und oder 100 von mir aus und dann machst du halt Ich glaube, so individuell. viele, ich weiß nicht, ob so viele sind, weil, Ja, selbst also wenn, aber das irgendwann für eine kannst du es ja auch persönliche gar nicht. Betreuung, Ja, irgendwann genau, geht's halt einfach geht nicht es mehr. nicht mehr. Genau. Und deshalb hat er sich auch seinen Freund jetzt auch mit ins Boot geholt, weil das dann halt irgendwann nicht mehr ging. Es gibt noch eine dritte Art, wie man mit einem Trainer trainieren kann. Und zwar, indem du in einen Verein gehst. In einen guten Verein. Es gibt viele Vereine, die jetzt irgendwie so, ne, sag ich mal, wo der ein oder andere oder sag ich mal so der Stärkste oder der Erfolgreichste aus dem Verein jetzt irgendwie so ein bisschen Coaching macht. Das kenne ich auch von früher. Aber es gibt auch Vereine, die wirklich extra Schwimmtrainer haben, gerade beim Triathlon, ne, wenn wir beim Triathlon sind. Ne, wo es auch einen Lauftrainer gibt. Ja, also dass wir so das Dritte, da bist du halt im Verein, ja, bezahlst den Trainer jetzt irgendwie nicht extra. Was du bezahlst, sind halt die Mitgliedsgebühr. Ja, das wäre noch mal so die dritte Möglichkeit, die hier zu erwähnen wäre. Ja, und zwar der Verein. Es gibt noch vielleicht noch so einen kleinen Abzweig davon, und zwar jetzt so Lauftreffs, ne? Aber das findet ja jetzt nicht jeden Tag statt. Das ist ja auch jetzt nicht so das Training an sich. Ja, es gibt so, ich weiß, hier in Gießen gibt es so den einen oder anderen Verein, der sich hier gemeinsam zum Intervalltraining trifft oder der sich gemeinsam zu Langläufen trifft. Ja, das ist halt so ein, ich sag mal, so ein halbes Training. Ich meine, Kropfdorf hier oder LG Wettenberg, die haben auf jeden Fall einen Lauftrainer, mit dem sie das Intervalltraining machen. Da ist ja auch der Uwe mit drin. Ja, also das wäre auch so eine, sage ich mal, kostengünstigere Variante, so, sage ich mal, so halb mit dem Trainer zu arbeiten, ja, weil du hast ja so bestimmte Tage, an denen du halt, ne, was weiß ich, Intervallläufe machst oder so, und dann trainierst halt mit dem oder halt im Schwimmbad jetzt irgendwie bestimmte Einheiten, wo du von der Trainer da halt guckst, was du machst, aber hast keinen, der dir jetzt wirklich explizit Trainingspläne schreibt. Ja. Ja, es gäbe vielleicht noch eine kleinere Variante von Trainer, sage ich jetzt mal, und zwar ein Trainingslager. Man kann ja in bestimmte Regionen fahren, zum Beispiel nach Spanien oder so, wo man dann halt ein Trainingslager machen kann, wo jetzt dann eben. Ja, aber das verbindet ja so das Vereinsleben so quasi, ne? Es gibt viele Vereine, die jetzt irgendwie im Frühjahr, ne, mal jetzt nach Mallorca fahren und dann ein Trainingslager machen, egal ob jetzt Laufen, Triathlon oder was auch immer, Radsport. Das kommt ja eher so aus dem Verein raus, ne? Ich meine, klar, du kannst ja auch se selbst für sich dahin Ja. fahren oder so, aber klar, aber das ist das, ja, dann brauchst du trotzdem irgendwie einen Trainingsplan, ne? Und jetzt, aber ja, das ist ja auch so der Vorteil eines Vereins. Wobei, ja, das mit dem Verein, das ist ja auch so, ne, Licht und Schatten. Also man muss ja halt gucken, mit welchen Leuten trainiere ich, sind sie so ein bisschen auf meinen Leistungsstand. Denn ich weiß zum Beispiel von Uwe, dass das Intervalltraining in verschiedenen Gruppen abläuft. Also das ist ja schon sehr gut strukturiert. Da laufen nicht alle drauf los oder so, sondern der Trainer sagt, okay, ja, die Gruppe, ne, läuft das, die Gruppe läuft das und die Gruppe läuft das. So wie es halt sein sollte, ne? Wenn es das zum Beispiel nicht gibt, wie zum Beispiel irgendein, sag ich mal, Lauftreff oder so, dann richtet man sich oft so nach dem Stärksten, obwohl es man sich nach dem Schwächsten richten sollte, aber in der Realität oder in der Praxis funktioniert das nicht immer. Es bilden sich auch des Öfteren so Grüppchen, aber ich finde, das hat jetzt so nie so denn, ja, das hat nie so einen Trainingscharakter so an sich. Man trifft sich, man quatscht, ne? Der eine läuft schneller, der andere läuft langsamer und quatscht mit jemand anderem. Das ist halt so ein Mischmasch. Das kann man da nicht wirklich irgendwie dazu zählen. Ja, und für einen selbst, ja, wenn man lang genug drin ist, dann weiß man, okay, mit dem kann ich Radfahren trainieren oder mit dem kann ich schwimmen. Da sind wir ungefähr auf gleichem Level oder so. Und ja, wenn da jetzt irgendwie noch ein Trainer dabei ist, der jetzt so ein bisschen einen auf die Finger guckt, dann ich glaube, dann ist das gar nicht so verkehrt. Ja. Ja, was ist denn eigentlich bei dir so? Du hast uns noch gar nicht mal deine Art bzw. deine Ansicht dazu geschildert, wie zum Beispiel Michael Arndt oder so. Willst du denn ihn als Trainer nehmen? Naja, gut, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, ich hätte mal Lust auf Zugspitz, Super Trail oder so, dann würde ich sagen, ja, dann würde ich mir vielleicht sowas mal gönnen. so für die Zeit, weil wenn man sowas halt angeht, dann sollte man das schon vernünftig, ja, dann also mit Köpfchen angehen. Und dadurch, dass ja, so mein Leben so ziemlich ja, jetzt nicht chaotisch, aber es gibt halt so viele, ich habe hier viele Verpflichtungen so nebenher. Und ja, wenn man das halt so, ja, absprechen könnte mit ihm, und wenn ich jetzt sage, okay, ich muss das und das und das und das machen, dann und der mir halt dementsprechend die Pläne schreibt, dann wäre ich nicht abgeneigt. Auf jeden Fall. Ja. Nee, also ich bin diesbezüglich, wie gesagt, ich habe ja schon mit Olaf gearbeitet, ich habe mit Claudius gearbeitet. Und so halte ich das zum Beispiel jetzt auch mit meinem Training für Heilbronn. Ne? Ich hab mit Claudius sehr gute Erfahrungen gemacht auf der Kurzdistanz. Ich habe mit Olaf sehr gute Erfahrungen gemacht auf der Langdistanz. Und ich habe, meine ich, für mich einiges rausgezogen. Ich habe gesehen, was funktioniert hat, was bei mir gut anschlägt. Und dementsprechend gehe ich jetzt das Training auch für Heilbronn an. Und dann, ja, dann schauen wir, was da rauskommt. Aber ich bin da jetzt wirklich grundsätzlich immer sehr, sehr offen für so Geschichten, und sehr aufgeschlossen diesbezüglich. Und, ja, von daher, ja. Es ist ja auch sehr angenehm zu sehen, wie sich das halt weiterentwickelt hat. Ja. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn du mal so bedenkst, wie es angefangen hatte, mit Trainingsplänen so ziemlich starr und man konnte halt nichts dran ändern und das Leben kommt halt immer dazwischen. Und ja, jetzt halt alles ein bisschen individueller. Gut, musst du halt vielleicht auch anpassen, so auf die heutige Zeit gesehen. Und da hast du halt viel mehr Möglichkeiten heute mit Apps und keine Ahnung auch zu sehen direkt, was macht dein Athlet. Und ja, kriegst halt eine rundum persönliche Betreuung und kannst natürlich auch jede Menge Geld da lassen, wenn du willst, aber hast halt auch, denke ich, viele schöne Sachen. Und ich denke, wenn du jetzt in einem Fitnessstudio bist, ne, und dann da halt deinen Beitrag jeden Monat zahlst, der auch so mein Kenntnisstand ziemlich üppig ist, dann bringt mir, glaube ich, sowas viel mehr und man hat halt, also ich meine, im Endeffekt Ja, hast du ja den Trainer genau vor der Tür, du gehst raus und dann sagt er dir ja. wo die Vorlieben halt liegen, ne? Also wenn jemand jetzt irgendwie, ich meine, wir sind ja beim Ausdauersport, ne? Also wenn jemand halt nicht viel mit Ausdauersport zu tun hat, dann und sich da auf Krafttraining spezialisiert, dann ist das doch okay. Ja, Dann, nee, weißt du, aber wenn er einen guten es Trainer hat, dann passt das doch. gibt ja aber auch viele, die, sag ich jetzt mal, dahin gehen und da aufs Rad gehen oder aufs Laufband oder sowas, was schon. Also gerade im Winter Ja ja gut, zum nee, Beispiel also auch. wir reden jetzt mal gerade von jemand, der jetzt irgendwie was auf die Beine stellen will, ne? Jetzt ja, Nee, ja, nee, ich hatte na halt klar. mal, auch mal allgemein gesehen, ja, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Beitrag zahlst und gehst dann halt im Winter ins Fitnessstudio, um da Rad zu fahren oder was auf Spinningbike oder sowas, dann ja, ist das kannst das Geld ja auch da rein investieren, meiner Meinung nach. Ja, das ja. Ja, also Möglichkeiten gibt's viele, und also ich bin jetzt der Meinung, also was heißt jetzt, ich bin der Meinung, dass wenn man wirklich auf ein Ziel hinarbeitet, was einem halt sehr wichtig ist, ne, und so weiter, dann kann das schon sehr, sehr helfen. Ist, wie gesagt, ne, ist auch nicht so gerade billig, aber ich glaube, es lohnt sich. Und wenn man sein Ziel erreicht hat, dann hat Hat es ja was das gebracht. Ganze ja, hat's auch was gebracht, und dann macht es ja auch Spaß. Ne? Eben. Ich glaube, dass, wenn es dann auch mal wieder ein bisschen Spaß macht oder wenn es mal da und da ein bisschen hapert und sowas, kann auch sowas auch Motivationskick geben, denke ich mal. Ja. Ja. Und man lernt halt jede Menge dazu. Ja? Das kann ich auch selbst aus Erfahrung sagen. Also ich habe wirklich bei den beiden wirklich sehr viel gelernt und da auch sehr viel mitgenommen für mich, was jetzt auch bis heute drin geblieben ist. Wie gesagt, ich musste mich an vieles halt wieder erinnern und so, aber wenn man jetzt, ne, ich bin jetzt schon ein paar Monate in dem Triathlon-Training wieder drin, und ja, das kommt halt nach und nach immer, und ja, wie jetzt zum Beispiel, wie wir es schon mal bei der letzten Episode angesprochen haben, jetzt zum Beispiel, ich mache halt kein Techniktraining, weil ich es nie gemacht habe. Warum soll ich es jetzt damit anfangen? Ne? Ich habe es mal gelegentlich halt gemacht, damals beim Olaf und ja, weißt du, man muss halt gucken, was funktioniert und ja. Das Und Beste auch für sich halt an rausziehen. sich, ja, und auch an sich glauben, ne? Also jetzt irgendwie nicht zweifeln, jetzt so von wegen, ja, scheiße, ne, ich mache das und das, aber ja, bringt das überhaupt was? Oder ja, ich könnte es auch so machen und so. Weißt du, man muss irgendwie ja, so ein bisschen sein Ziel vor Augen haben. Aber das wäre natürlich dann wieder, ne, auch was, wenn man jetzt so ein bisschen zweifelt, so am eigenen Training und so und so einen Trainer ins Boot zu holen, ist insofern auch cool, dass der dir jetzt halt den Weg zeigt. Ne? Und ein guter Trainer ist auch für viele Fragen offen und kann dir sehr viel erklären und dir den richtigen Weg zeigen. Ich meine, Olaf Sabatschus war ja Fünfter auf Hawaii. Ne? Kann ich jetzt gar nicht leider nicht mehr sagen, wann das war, aber es war irgendwie, meine ich, Ende 90er, Anfang 2000 war der unter den Top 5. Also, was ich aber damit sagen will, ist, ne, der weiß, wovon er spricht. Ja, ich habe mich zum Beispiel anfangs auch sehr, sehr schwer getan mit Tapering-Phase. Ja, war da halt sehr unsicher. Klar, wenn man halt keine Erfahrung hat und jetzt auf einmal das Training halt ziemlich stark zurückfährt und so weiter, dann denkt man sich, oh, jetzt eigentlich könnte ich es noch und hier und da, weißt du, und wenn du da jemand hast, der auf die Finger guckt und sagt, nee, stopp, ja, dann ist das schon vom Vorteil, weil ich glaube an sich, oft ist der Trainer dazu da, um einen so ein bisschen zu bremsen, ne? Weil wir neigen doch oft im Ausdauersport dazu, zu viel zu machen. Und ein Trainer, der bremst dich da ein bisschen auch, ne? Ich war ja auch oft beim Olaf war ich sehr verwundert. Der Olaf, der vertritt ja auch so eine Philosophie, dass der halt keine Riesenumfänge trainieren lässt, dafür halt aber immer wieder in Wettkampftempo. Ja, und ja, es funktioniert. Und so habe ich jetzt auch die letzten Wochen trainiert, auf dem Fahrrad vor allem. Ne? Und ja. Es hat mir damals schon was gebracht und ja. Also Schauen wir mal, was dabei rauskommt. ich habe gerade mal kurz auf seine Seite bzw. seinen Wikipedia-Eintrag geguckt. Das war am 1. Oktober 1994, ist er Fünfter in Hawaii Ach, geworden. 94. Ach, siehst du, das ist Ne, doch schon so lange her. er hat ja Ja. dann, also 94 war er Fünfter. Davor das Jahr 93 ist er Zehnter geworden, in Hawaii jetzt alles. Und 2002 war er in Hawaii auch Zehnter. Und 2004 13. Das war das letzte Mal, wo er in Okay, Hawaii war. der hat ja auch Ironman in Brasilien gewonnen. Ja, hier gibt es einige. Dass er Er war schon öfter in Brasilien, aber einmal 2008 hatte. war das letzte Mal, dass er Zweiter geworden. Ja, und das Jahr davor? Und nee, das war 2005, hat er in Brasilien gewonnen. 2005, ja. Also ich wusste das einmal, dass er den halt gewonnen hat. Ja, genau, das war auch zu der Zeit, Und was vielleicht als auch ich da so im. erwähnenswert ist, 2009 ist er Sechster in Challenge Rot geworden mit 8 Stunden und 6 Minuten. Ja, also wie gesagt, Olaf ist ein guter. Ich halt sehr viel von ihm und ich habe wirklich sehr viel von seinem Training ja, für mich übernommen bzw. gelernt. Ja, das auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir doch mal von deinen Trainingsplänen zu deinen kommenden Training. Was hast du denn so geplant? Weil dein Mitteldistanz ist ja bald. Ja, das ist ja nächste Woche Sonntag. Genau, also am Ja, wie 18. ich am Anfang gesagt habe, also mein Training ist so ziemlich rum. Ich glaube, heute, das war so ziemlich so die letzte harte Einheit so in dem Training am Wochenende habe ich vor, jetzt nochmal etwas länger Rad zu fahren, etwas länger zu laufen und wenn die Zeit es zulässt, nochmal ins Wasser zu springen. Ja, und dann halt nächste Woche Tapering und dann der Wettkampf. Wann wirst du da am Tag selber anreisen? Das ist ja am 18., gell? Hast du gesagt? Ja, das ist am 18. Nee, die reisen am Samstag an. Ja, wir haben ein Hotel und so habe ich schon lange im Voraus gebucht. Das Coole da in Heilbronn, das Coole daran ist, dass das alles so ziemlich in der Stadtmitte alles stattfindet, beziehungsweise, naja gut, also Laufen ist eine 7-Kilometer-Runde, Schwimmen tust du da in dem Fluss. Und die Expo ist da in der Nähe, die Wechselzonen sind, das ist alles sehr dicht beieinander und die Wege sind halt sehr kurz, ne, von A nach B. Das ist schon immer sehr, sehr angenehm, finde ich. Und ja, bin gespannt. Ich hoffe, das Wetter wird etwas besser wie diese Woche. Also so einen heftigen Wind kann ich wirklich nicht gebrauchen. Also ich muss dir sagen, mit Regen kann ich noch umgehen, aber so einen heftigen Wind wie jetzt irgendwie gerade an dem Dienstag, das brauche ich nicht. Das war nicht so schön. Ja, und dann bin ich einfach mal gespannt, was jetzt so rauskommt. Ich habe da so eine Zeit im Kopf, beziehungsweise ich meine, ich kann mich so in einzelnen Disziplinen schon so, was das Training gezeigt hat, schon so irgendwo einordnen, weißt du, und ja, schauen wir mal. Hast du denn nochmal nach dem Neo geguckt? Ja, das habe ich alles schon, das ist alles schon quasi in trockenen Tüchern. Bei Sailfish habe ich mal geguckt, neoprenverleih.de und das wird jetzt die Tage gebucht. Das geht dann von Mittwoch bis Mittwoch. Du hast ja Wahl, die haben zur Auswahl zwei Neoprenanzüge. Einmal kostet dich das Ganze 74 Euro, einmal glaube ich 51, 52. Ja, schauen wir mal. Also ich würde es machen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, welchen ich nehme. Ich tendiere eher zu den billigeren Selfish. Ich bin noch nie in Selfish geschwommen, deshalb habe ich mit Selfish halt nie so viel Erfahrung. Ich tendiere eher zu dem billigeren. Ja, ich habe da, wie gesagt, ich habe da im Wasser und im Neopren da sowieso jetzt nicht so die Probleme, sage ich mal, und von daher mache ich mir da jetzt auch nicht zu viel Kopf darüber, weißt du. Ja, das sind wir doch mal gespannt. Ich denke, wir werden da trotzdem noch mal eine Folge vorher aufnehmen, oder? Und dann. Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass wir jetzt irgendwie, bevor wir da jetzt nach Heilbronn fahren, dass wir jetzt noch mal auf die Reihe kriegen, noch eine Folge aufzunehmen. Ja, schade, dass du nicht dabei bist, sonst hätten wir wieder wie beim Kind sich mal da jetzt irgendwie direkt vor Ort was machen können. Ja, diesmal leider nicht. Aber gut, wir können ja dann zeitnah bestimmt auch nochmal aufnehmen und dann können wir ja nochmal weiterschauen. Ich möchte trotzdem nochmal die Gelegenheit nutzen, jetzt so zum Abschluss auf unser Gewinnspiel nochmal hinzuweisen. Wir haben es ja jetzt auch auf Facebook und auch in der letzten Episode. Ich gehe mal davon aus, dass ihr brav alle nacheinander hört und up to date seid. Wir haben halt das Gewinnspiel gemacht, dass wir euch das Startgeld für eine Staffel mit uns bezahlen. Und, für nächstes Jahr? Für nächstes Jahr, genau. Und ihr habt noch Zeit bis zum 31.10. an dem Gewinnspiel mitzumachen. Ist ganz einfach, ihr liked unsere Facebook-Seite und schreibt uns eine Mail, dass ihr mitmachen wollt. Wäre auch ganz nett. Also ich persönlich fände es ganz nett, wenn ihr schreiben würdet, vielleicht einen kurzen Text, warum, ob es vielleicht euer erster ist, so einen kleinen Eindruck von euch, dass wir auch mal dann vielleicht, wenn ihr gezogen werdet, einen kleinen Einblick haben, wer wir da überhaupt vor uns haben und was euer Stand so wäre zu der Zeit zumindest. Aber wie gesagt, ist kein Muss. Jeder, der mitmachen will, kommt in den Topf. Und ganz wichtig, in den Betreff schreibt ihr bitte Gewinnspiel mit rein. Und dass wir auch wissen, dass ihr da mitmachen wollt. Genau. Ja, also teilnehmen. Wir freuen uns. Und nochmal kurz auf die letzte Episode. Kannst du schwimmen, Teil 2, um darauf einzugehen. Also Feedback dazu ist auch mal wieder ganz gut. Ne? Wir haben ein paar Mails gekriegt. Ja. Ja, ist Ist wohl ziemlich gut angekommen und man merkt, dass gerade so das Thema Schwimmen ja schon ein großes ist, ne? So bei einigen. Aber ich finde cool, wie der ein oder andere so damit umgeht. Ne? Ja. Das, was wir jetzt so erfahren von den Genau, Zuhörern. gab ein paar interessantes Feedback Einblicke. dabei. Genau. Genau. Ja, ich würde Ja. sagen, das war's für heute. Genau. Und dann verabschieden wir uns mal. Und ich würde sagen, macht's gut. Schön weiter Genau, sporteln. Genau. trainiert fleißig. Ja, denkt mal drüber nach, ob Coach und Trainer und ob das eine gute Idee ist oder nicht. Gerne könnt ihr uns Ja. natürlich auch eure Erfahrungen Ja, immer wieder mitteilen. gern. Und wir können das auch gerne, wenn ihr es wünscht, mit hier in die Episode mit einnehmen und darüber nochmal diskutieren, was ihr davon haltet. Also, ich Okay. hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns bald wieder oder hören uns bald Bis zum wieder. nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.